Achtung, hier ist Deutschland. Hier ist Berlin. Hallo, hallo, ist das Batavia? Ja, hallo, Herr von Gronau? Ja, ja, ja. Guten Tag, Herr von Gronau. Hier ist Reichsrundfunkgesellschaft Berlin. Welche Länder haben Sie im Ganzen berührt bis jetzt? Ja, wir sind hier in Island, Grönland, Nordlabrador, das Montreal in Kanada, Detroit, Chicago, Milwaukee, Minneapolis in den Vereinigten Staaten geflogen. Ja. Ging es rauf nach Norden, über die Kanadischen Seen, Winnipeg, Edmonton. Und dann kam die Überwindung der Rocky Mountains, das war mit vielleicht das Schwierigste an Landstrecken. Ja, das glaube ich. Rüber zum Pazifischen Ozean. Ja. Von dort ging es dann über Alaska, die Aleuten, jene Inselkette, die Amerika mit Kamtschatka verbindet. Ja. Nach den nördlichsten der japanischen Inseln, den Kuril, und von dort nach Tokio.